Abschnitt 3 aus Die Pickwickier, Band 1, von Charles Dickens, übersetzt von Karl Kolb. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel, Teil 2. Punkt 5 Uhr kam der Fremde und bald nachher das Mittagessen. Er hatte sich seines Löschpapierpaketchens entledigt. Ohne dass jedoch eine Veränderung in seinem Anzuge vorgegangen wäre, auch war er womöglich noch geschwätziger als je. »Was ist dies?« fragte er, als der Kellner den Deckel von einer der Schüsseln entfernte. »Meersohlen, Sir.« »Meersohlen, ah, kapitale Fische, kommen alle von London. Postwagen-Eigentümer geben politische Diners, Wagen voll Meersohlen.« »Dutzende von Körben. Pfiffige Bursche. Glas Wein, Sir?« »Mit Vergnügen«, sagte Herr Pickwick. Und der Unbekannte trank zuerst mit Herrn Pickwick, dann mit Herrn Snodgrass, dann mit Herrn Tubman, dann mit Herrn Winkle und dann auf die Gesundheit der ganzen Gesellschaft. All dies fast ebenso schnell hintereinander, als er sprach. »Teufelslärm auf der Treppe, Kellner«, sagte der Fremde. »Bänke hinauf, Zimmerleute herunter, Lampengläser, Harfen, was gibt's denn?« »Einen Ball, Sir«, versetzte der Kellner. »Assemblée, wie?« »Nein, Sir, keine Assemblée, einen Ball für mildtätige Zwecke, Sir.« »Wissen Sie nicht, Sir, ob viele schöne Frauenzimmer in der Stadt sind?« fragte Herr Tubman angelegentlich. »Prächtig, kapital. Kent, Sir, alle Welt spricht von Kent. Äpfel, Kirschen, Hopfen und Frauenzimmer. Glas Wein, Sir?« »Mit größtem Vergnügen«, versetzte Herr Tubman. Der Fremde füllte und leerte. »Ich würde wohl gern daran teilnehmen«, sagte Herr Tubman, dem der Ball nicht aus dem Kopfe wollte. »Eintrittskarten sind zu einer halben Guinee im Schenkverschlag zu haben«, entgegnete der Kellner. Herr Tubman drückte abermals den Wunsch aus, die Festlichkeit mitzubegehen, da er aber in den umdunkelten Augen des Herrn Snodgrass und in den gedankenvollen Zügen des Herrn Pickwick keiner Antwort begegnete, so machte er sich mit großem Eifer hinter den Portwein und das Dessert, welche eben aufgetragen worden waren. Der Kellner entfernte sich und die Gesellschaft blieb allein, um die der Mahlzeit folgenden Stunden in traulicher Unterhaltung zu verbringen. »Sie entschuldigen, Sir«, sagte der Fremde. »Flasche ruht, muss kreisen, der Sonne gleich. Zum letzten Tropfen, keine Restchen.« Er leerte sein Glas, das er ungefähr 2 Minuten zuvor gefüllt hatte, und goss sich mit der Miene eines tüchtigen Zechbruders aufs Neue ein. Die Flasche machte die Runde und dann wurde weiterer Vorrat bestellt. Der Fremde schwatzte und die Pickwickier horchten auf. Herr Tubman fühlte sich mit jedem Augenblicke mehr geneigt, den Ball zu besuchen. Herrn Picknicks Gesicht erglühte in einem Ausdruck alles umfassender Philanthropie und Herr Winkle und Herr Snodgrass verfielen in festen Schlaf. »Sie fangen bereits an«, sagte der Fremde. »Hören Sie die Fußtritte? Geigenstimmen, jetzt die Harfe, es geht los!« Die eben genannten verschiedenen Töne fanden den Weg nach dem tiefer liegenden Stockwerk herunter und verkündigten den Beginn der ersten Quadrille. »Ach, ich ginge gar zu gerne«, begann Herr Tubman abermals. »Ich auch«, versetzte der Fremde. »Verwünscht mein Gebäcke, schwerfällige Kähne, keinen passenden Anzug, ärgerlich, nicht wahr?« Nun war aber allgemeines Wohlwollen einer der Hauptzüge der Pickwicker-Theorie und niemand erwies sich eifriger in Vollführung dieses edlen Grundsatzes als Herr Tracy Tubman. Die Zahl der in den Akten der Gesellschaft angeführten Beispiele, in denen dieser vortreffliche Sohn des Clubs Hilfsbedürftige wegen abgelegter Kleider oder Geldunterstützung nach den Häusern anderer Mitglieder schickte, ist fast unglaublich. »Ich würde mich glücklich schätzen, Ihnen zu diesem Zwecke einen Anzug borgen zu können«, sagte Herr Tracy Tubman. »Aber Sie sind ziemlich schlank und ich...« etwas beleibt, ein echter Bacchus, ohne Kranz vom Fass gestiegen und in Kasimir geschlüpft. He, nicht doppelt destilliert, sondern doppelt gemahlen. Haha, geben Sie den Wein herüber. Ob Herr Tubman etwas indigniert über den peremptorischen Ton war, in dem der Fremde die Einhändigung der Flasche verlangte, die er so wacker zu bearbeiten verstand, oder ob er sich durch die schmähliche Vergleichung eines der bedeutendsten Pickwick-Clubs-Mitglieder mit einem unberittenen Bacchus verletzt fühlte, ist ein Faktum, das sich nicht mit Sicherheit ermitteln lässt. Er bot ihm indes den Wein hin, hustete ein paar Mal und sah den Unbekannten einige Sekunden mit finsterem Gesichte an. Als er aber bemerkte, dass sich diese Person durch seine Blicke nicht im geringsten anfechten ließ, so gewannen seine Züge allmählich einen milderen Ausdruck und er brachte aufs Neue den Ball zur Sprache. »Ich wollte bemerken, Sir«, sagte er, »dass vielleicht, wenn auch mein Anzug Ihnen zu weit ist, doch der meines Freundes des Herrn Winkle besser passen würde.« Der Fremde maß Herrn Winkle mit den Augen und seine Züge erglänzten von Zufriedenheit, als er sagte, »wie angegossen!« Herr Tubman sah sich um. Der Wein, der bereits schon früher seine schlafbringenden Kräfte an Herrn Snodgrass und Herrn Winkle geltend gemacht, hatte eine gleiche Wirkung auch an Herrn Pickwick geübt. Dieser Gentleman war allmählich durch die verschiedenen Abstufungen gekommen, welche der durch eine reichliche Mahlzeit veranlassten Lethargie und ihren Folgen vorangehen, indem er die gewöhnlichen Übergänge von der Höhe der Heiterkeit zu der Tiefe der Abstumpfung, von der Tiefe der Abstumpfung zu der Höhe der Heiterkeit durchlaufen hatte. Wie eine Gaslampe im Freien, durch dessen Röhre der Wind streicht, hatte er für einen Augenblick einen unnatürlichen Glanz verbreitet, dann war aber sein Licht zu einem kaum bemerklichen Flämmlein zusammengeschmolzen, das nach einer Weile für einen Moment wieder mit irrem und unsicherem Scheine auflackerte, um dann ganz zu erlöschen. Sein Kopf war auf die Brust herabgesunken und ein fortwährendes Schnarchen, gelegentlich durch einen Erstickungsanfall unterbrochen, war das einzige hörbare Merkmal von der Anwesenheit des großen Mannes. Die Versuchung, den Ball zu besuchen und die Schönheit der Kenter Damen zuerst auf seine Empfindungen wirken zu lassen, übte einen gewaltigen Einfluss auf Herrn Tubman, und nicht minder groß war die Versuchung, den Fremden mitzunehmen. Letzterer schien Ort und Einwohner so gut zu kennen, als ob er von Kindheit auf daselbst gelebt hätte. Ein Vorteil, der dem Pickwickier durchaus abging. Herr Winkle schlief und Herr Tubman hatte in solchen Dingen genug Erfahrung, um zu wissen, dass sein Freund, sobald er erwachte, dem Laufe der Natur zufolge sich schwerfällig nach seinem Bette schleppen würde. Er war unschlüssig. »Füllen Sie Ihr Glas und geben Sie die Flasche herüber«, rief der unergründliche Gast. »Winkles Schlafgemach liegt neben dem meinigen«, sagte Herr Tubman. »Wenn ich ihn jetzt weckte, so würde ich ihm nicht gut begreiflich machen können, was ich von ihm will. Aber er hat einen Anzug in seinem Mantelsack. Ich denke, Sie könnten ihn wohl auf dem Ball tragen. Ich brächte ihn nachher wieder an Ort und Stelle, ohne dass er überhaupt etwas von der Sache erführe.« »Kapital«, meinte der Fremde. »Herrlicher Plan, verdammt verdrießliche Lage, 14 Röcke in den Kisten und jetzt eines anderen Kleider anziehen müssen. Sehr guter Gedanke, das gewiss.« »Sie müssen aber jetzt unsere Billete lösen«, sagte Herr Tubman. »Nicht der Mühe wert, eine Guinee zu halbieren«, versetzte der Fremde. »Wollen aufwerfen, wer für beide zahlt. Ich rate, Sie werfen. Nun, Frauenzimmer, Frauenzimmer, holdes Frauenzimmer.« Das Goldstück fiel nieder und der Drache, den man aus Galanterie Frauenzimmer nennt, kam nach oben zu liegen. Herr Tubman klingelte, kaufte die Billets und rief, man solle ihnen leuchten. In einer Viertelstunde stand der Fremde ganz in Nathaniel Winkles Kleidern. »Es ist ein neuer Frack«, sagte Herr Tubman, als sich der Fremde mit großer Selbstgefälligkeit in einem Ankleidespiegel betrachtete, »der erste, der mit unseren Clubknöpfen gemacht wurde.« Er lenkte dabei die Aufmerksamkeit des anderen auf die großen vergoldeten Knöpfe, die zu beiden Seiten von Herrn Pickwicks Brustbild die Buchstaben P.C. erkennen ließen. »P.C.«, sagte der Fremde, »schnurriger Einfall, Bild des alten Knaben und P.C. Was soll dieses P.C.? Seltsamer Rock, wie?« Herr Tubman erklärte ihm mit steigendem Unwillen und großer Wichtigkeit die Bedeutung der geheimnisvollen Devise. »Etwas kurz in der Taille, nicht wahr?« meinte der Fremde über die Schultern blickend, um im Spiegel die Hinternknöpfe zu besehen, die allerdings so ziemlich in der Mitte seiner Rückenlänge saßen. »Gerade wie eine Briefträgerjacke. Wunderliche Frecke, das kontraktmäßig angefertigt. Kein Maß genommen. Geheimnisvolle Schickung der Vorsehung. Alle kleinen Leute kriegen lange Röcke und alle großen kriegen kurze.« So fortschwatzend machte sich Herrn Tubmans neuer Freund seinen oder vielmehr Herrn Winkles Anzug zurecht und ging von Herrn Tubman begleitet die Treppe hinauf nach dem Ballsaal voraus. »Ihre Namen, meine Herren«, sagte der Türsteher. Herr Tubman wollte eben vortreten, um seinen Namen und Titel anzugeben, als ihn der Fremde daran verhinderte. »Du hast keine Namen«, und dann flüsterte er Herrn Tubman zu, »braucht keine Namen, nicht bekannt, war gut in ihrer Weise, aber nicht berühmt genug. Ganz herrliche Namen für eine kleine Gesellschaft, aber machen keinen Eindruck in öffentlichen Assembleen. Inkognito ist besser. Herren von London, ausgezeichnete Fremde, so etwas.« Die Tür wurde geöffnet und Herr Tracy Tubman trat mit dem Fremden in den Ballsaal. Es war ein langer Raum mit scharlachrot ausgeschlagenen Bänken, der durch Wachskerzen auf gläsernen Wandleuchtern erhellt wurde. Die Musiker befanden sich auf einer erhöhten Tribüne und die Quadrillen wurden durch zwei oder drei Reihen von Tänzern systematisch durchgeführt. Zwei Spieltische waren in einem anstoßenden Zimmer und zwei Paar alte Damen mit einer entsprechenden Anzahl Herren daselbst im Whistspielen begriffen. Die Tour war zu Ende, die Tänzer und Tänzerinnen gingen in dem Saale auf und ab und Herr Tubman pflanzte sich mit seinem Gefährten in einer Ecke auf, um die Gesellschaft zu beobachten. »Bezaubernde Frauenzimmer«, sagte Herr Tubman. »Warten Sie noch ein Weilchen«, sagte der Fremde, »wird bald kurzweiliger. Vornehme noch nicht da. Wunderlicher Ort. Oberste Arsenalbeamten kennen nicht die Unteren. Untere Arsenalbeamte nicht den niederen Adel. Niederer Adel nicht die Kaufleute. Arsenaldirektor kennt keinen Menschen.« »Was ist das für ein junger Mensch, der dort mit dem blonden Haare, den kleinen Augen und dem modischen Anzuge?« fragte Herr Tubman. »Psst, bitte! Kleine Augen, modischer Anzug, junger Mensch, nur gescheit, ist Fähndrich im 47. Regiment. Der ehrenwerte Wilmot Snipe, große Familie, die Snipen, sehr große Familie.« »Sir Thomas Clover, Lady Clover und Fräulein Töchter«, rief der Mann an der Tür mit einer Stentorstimme. Dies erregte große Sensation und unmittelbar darauf trat ein hoher Mann in blauem Rock mit blanken Knöpfen, begleitet von einer großen Dame in blauem Atlasgewand und zwei jungen Fräulein in modischen Anzügen von derselben Farbe in den Saal. »Direktor, Vorstand des Arsenals, großer Mann, höchst bedeutender Mann«, flüsterte der Fremde Tubman zu, als der Wohltätigkeitsausschuss Sir Thomas Clover nebst Familie nach dem oberen Teile des Saales führte. Der Ehrenwerte Wilmot Snipe nebst andern ausgezeichneten Gentlemen drängten sich an die Fräulein Clubbers, um ihnen ihre Huldigungen darzubringen, und Sir Thomas Clubber stand bolzgerade da und betrachtete über seinem schwarzen Halstuch weg die versammelte Gesellschaft. Herr Smithy und Madame Smithy nebst Fräulein Töchter, lautete die nächste Ankündigung. »Wer ist Herr Smithy?« fragte Herr Tracy Tupman. »Er ist Arsenalbeamter«, versetzte der Fremde. Herr Smithy verbeugte sich ehrfurchtsvoll vor Sir Thomas Clubber, und Sir Thomas Clubber erwiderte den Gruß mit stolzer Herablassung. Lady Clubber nahm einen Operngucker vor und beäugelte Madame Smithy nebst Familie, während Madame Smithy ihrerseits eine Madame so und so anstierte, deren Gatte nicht beim Arsenale angestellt war. Obrist Balder nebst Gemahlin mit Fräulein Tochter waren die nächsten Ankömmlinge. »Garnisonskommandant«, beantwortete der fremde Herrn Tupmans fragenden Blick. Fräulein Balder wurde sehr warm von den Fräulein Clubbers bewillkommt, und auch zwischen der Frau Obristin und Lady Clubber fand eine über alle Beschreibung zärtliche Begrüßung statt. Obrist Balder und Sir Thomas Clubber boten sich gegenseitig ihre Dosen an und sahen ganz wie ein Paar Alexander Selkirks aus, Herrscher über alles, soweit sie schauen konnten. Anmerken des Übersetzers: Alexander Selkirk, der griechische Matrose, dessen Geschichte Anlass zu dem Robinson Crusoe gegeben haben soll. Während die Aristokratie der Stadt, nämlich die Balders, Clubbers und Snipes, in dieser Weise ihre Würde oben im Saal bewahrte, ahmten die übrigen Klassen der Gesellschaft ihr Beispiel in anderen Teilen desselben nach. Die weniger aristokratischen Offiziere des 97. widmeten sich den Familien der untergeordneten Arsenalbeamten. Die Frauen der Anwälte und Weinhändler standen an der Spitze einer dritten Klasse, die Frau des Brauers machte den Balders Besuch, und Madame Tomlinson, die Posthalterin, schien durch gegenseitige Übereinkunft zum Haupte der Frauen aus dem Handelsstande erwählt worden zu sein. Eine der populärsten Personen in ihrem Kreise war ein kleiner, wohlbeleibter Mann mit einem in die Höhe gestrichenen Kranz von schwarzen Haaren, der eine ungeheure Glatze auf dem Scheitel dieses Herrn umgab. Dr. Slammer, Regimentsarzt beim 97. Der Doktor schnupfte mit jedermann, lachte, tanzte, machte Witze, spielte Whist, tat alles und war allenthalben. Diesen Beschäftigungen, so vielseitig sie auch waren, fügte der kleine Doktor eine noch weit wichtigere bei. Er war nämlich unermüdlich, einer kleinen alten Witwe die größte Aufmerksamkeit zu erweisen, deren reicher Anzug nebst der Überladung mit Preziosen sie als eine äußerst wünschenswerte Zugabe zu seinem beschränkten Einkommen bezeichnete. Herrn Tupmans und seines Gefährten Blicke waren schon einige Zeit auf den Doktor und die Witwe gerichtet, als der Fremde das Schweigen unterbrach. »Schwer Geld, heiratslustige Alte, windbeuteliger Doktor, kein übler Gedanke, herrlicher Spaß«, waren die vernehmlichen Sentenzen, welche seinen Lippen entströmten. Herr Tupman sah ihm fragend ins Gesicht. »Ich will mit der Witwe tanzen«, sagte der Fremde. »Wer ist sie?« fragte Tupman. »Weiß nicht. Sah sie in meinem Leben nie den Doktor ausstechen. Da geht sie.« Der Fremde schritt sofort durch den Saal, lehnte sich an das Kamingesims und begann, dem fetten Gesichte der kleinen alten Dame Blicke achtungsvoller und melancholischer Bewunderung zuzuwerfen. »Herr Tupman sah in stummem Erstaunen zu. Der Fremde machte, während der kleine Doktor mit einer anderen Dame tanzte, reißende Fortschritte. Die Witwe ließ ihren Fächer fallen, der Fremde hob ihn auf, überreichte ihn, ein Lächeln, eine Verbeugung, ein Knicks, einige verbindliche Worte. Er ging keck auf den Festordner los, kehrte mit ihm zurück, eine kleine einleitende Pantomime, und der Fremde trat mit Madame Badger in die Quadrille ein. So groß auch Herrn Tubmans Überraschung ob diesem summarischen Verfahren war, so wurde es doch durch die des Doktors bei weitem überboten. Der Fremde war jung und die Witwe fühlte sich geschmeichelt. Des Doktors Aufmerksamkeiten blieben fortan unbeachtet und die entrüsteten Blicke, die er seinem unerschütterlichen Nebenbuhler zuschoss, waren verloren. Dr. Slammer meinte, der Schlag müsse ihn rühren. Er, der Dr. Slammer, Regimentsarzt vom 97., im Augenblicke verdunkelt von einem Menschen, den niemand zuvor gesehen und von dem man auch jetzt noch nicht wusste, wer er war. Dr. Slammer, Dr. Slammer vom 97. verschmäht. Unmöglich. Es konnte nicht sein. Aber doch war es so, da standen sie. Was? Er stellt ihr seinen Freund vor? Konnte er seinen Augen trauen? Er sah abermals hin und fühlte die schmerzliche Notwendigkeit, sich zuzugestehen, dass ihn seine Sehorgane nicht betrogen. Madame Badger tanzte mit Herrn Tracy Tubman. Da war kein Irrtum. Ja, es war leibhaftig die Witwe, die mit einer ungewöhnlichen Leichtigkeit an ihm vorbeihüpfte. Und Herr Tracy hüpfte gleichfalls mit der allerfeierlichsten Miene umher und tanzte, wie es bei vielen Leuten der Fall ist, als sei eine Quadrille nichts Belustigendes, sondern eine ernste Prüfung der Gefühle, deren Bestehung eine unbeugsame Entschlossenheit forderte. Der Doktor ertrug all dies schweigend und geduldig, ebenso auch das darauf folgende Präsentieren von Negus, Anmerkung des Übersetzers. Negus ist ein Gemisch von Wein, Wasser, Zucker, Zitronen und Muskat. Und Konfekt neben dem Kokettieren, welches tiefe Aufmerksamkeiten begleitete. Als jedoch der Fremde verschwand, um Madame Badger zu ihrem Wagen zu führen, stürzte Herr Slammer rasch aus dem Saale, während jedes Teilchen des bisher eingestöpselten Grimmes aufbrauste und ihm in großen Schweißtropfen an seinem zornroten Kopfe übersprudelte. Der Fremde kehrte mit Herrn Tubman zurück. Er sprach leise und lachte. Der kleine Doktor dürstete nach seinem Blute, denn offenbar hatte sein Nebenbuhler gesiegt und frohlockte jetzt darüber. »Sir«, sagte der Doktor mit furchtbarer Stimme, indem er eine Karte zum Vorschein brachte und seinen Feind in eine Ecke des Vorraums zog, »mein Name ist Slammer. Dr. Slammer, Sir, beim 97. Regiment, Chatham-Kaserne. Meine Karte, Sir, meine Karte.« Er würde noch mehr beigefügt haben, aber die Entrüstung erstickte seine Worte. »Ah«, versetzte der Fremde kaltblütig, »Slammer, sehr verbunden, höfliche Aufmerksamkeit, jetzt nicht krank, Slammer, aber wenn ich bin, nach Ihnen schicken.« »Sie sind ein Ränkemacher, Sir«, keuchte der wütende Doktor, »ein Poltron, eine Memme, ein Lügner, ein, kann Sie nichts veranlassen, mir Ihre Karte zu geben, Sir?« »Oh, ich sehe«, sagte der Fremde halb beiseite, »starker Negus hier, liberaler Wirt, sehr einfältig, gewiss, Limonade viel besser.« »Heiße Gemächer, ältliche Herren, haben's morgen zu büßen. Grausam, grausam!« Und er entfernte sich um einige Schritte. »Sie wohnen hier im Hause, Sir?« sagte der zornige kleine Mann. »Sie sind jetzt betrunken, Sir. Sie werden morgen weiter von mir hören, Sir. Ich will Sie schon ausfindig machen, Sir. Ja, ich will Sie schon ausfindig machen.« »Meinetwegen machen Sie mich ausfindig, wenn Sie mich nur nicht zu Hause finden«, versetzte der unbewegliche Fremde. Dr. Slammer schoss Giftblicke, als er seinen Hut mit einem zornigen Klapser auf seinem Kopfe befestigte, und der Fremde ging mit Herrn Tubman nach dessen Schlafgemach, um das geborgte Gefieder wieder in den Reisesack des nichtsahnenden Winkle zu stecken. Der Letztere lag in tiefem Schlafe, und so war denn die Rückerstattung bald bereinigt. Der Fremde scherzte viel, und der von Wein, Negus, Lichtern und Damen ganz verwirrte Herr Tracy Tubman meinte, dass dies ein ausgesuchter Spaß wäre. Sein neuer Freund entfernte sich, und nachdem der ehrenfeste Pickwickier nach einiger Mühe die ursprünglich für den Kopf berechnete Öffnung seiner Nachtmütze gefunden und bei seinen Anstrengungen, dem Lichte einen passenden Platz anzuweisen, den Leuchter umgeworfen hatte, half er sich durch eine Reihe komplizierter Bewegungen nach seinem Bette, in welchem er kurz nachher in tiefen Schlaf verfiel. Am nächsten Morgen hatte es kaum 7 ausgeschlagen, als Herrn Pickwicks reger Geist aus dem Zustande der Bewusstlosigkeit, in welchen er von dem Schlummer gewiegt worden war, durch ein lautes Pochen an seiner Zimmertüre geweckt wurde. »Wer ist da?« rief Herr Pickwick von seinem Kissen auffahrend. »Der Hausknecht, Sir.« »Was wollt ihr?« »Verzeihen Sie, Sir, können Sie mir nicht sagen, welcher Herr von Ihrer Gesellschaft einen blauen Frack mit vergoldeten Knöpfen trägt, auf denen die Buchstaben P.C. stehen?« »Der Rock wird zum Ausbürsten hinausgegeben sein«, dachte Herr Pickwick, »und der Mann hat vergessen, wem er angehört.« »Herr Winkle«, rief er laut, »im 3. Zimmer rechts.« »Danke, Sir«, versetzte der Hausknecht und entfernte sich. »Was gibt's?« rief Herr Tubman, als ein lautes Klopfen an seiner Tür ihn aus seiner tiefen Ruhe aufschreckte. »Kann ich mit Herrn Winkle sprechen, Sir?« entgegnete der Hausknecht von außen. »Winkle, Winkle«, rief Herr Tubman ins Nebenzimmer. »Holla«, antwortete eine matte Stimme unter der Bettdecke hervor. »Es ist jemand an der Tür, der zu Ihnen will.« Nachdem sich Herr Tracy Tubman so weit angestrengt hatte, legte er sich wieder aufs Ohr und fiel aufs Neue in einen tiefen Schlaf. »Zu mir«, sagte Herr Winkle, rasch aus seinem Bette springend und einige Kleidungsstücke anziehend, »zu mir in so weiter Entfernung von der Stadt? Wer um Himmels Willen kann denn etwas von mir wollen?« »Ein Gast im Gastzimmer, Sir«, versetzte der Hausknecht, als Herr Winkle die Tür öffnete, um den Pocher hereinzulassen. »Der Herr sagte, er wolle Sie keinen Augenblick aufhalten, Sir. Er könne aber durchaus keine Abweisung annehmen.« »Höchst sonderbar«, sagte Herr Winkle, »nun, ich will gleich hinunterkommen.« Er hüllte sich rasch in einen Reiseschal, zog seinen Schlafrock an und ging die Stiege hinunter. Eine alte Frau und ein paar Kellner scheuerten das Gastzimmer, und ein Offizier in Halbuniform blickte aus dem Fenster. Er wandte sich mit einer steifen Kopfverbeugung an den eintretenden Winkle, hieß das Dienstpersonale sich entfernen und schloss sorgfältig die Türe. »Herr Winkle, wie ich vermute«, begann der Offizier. »So heiße ich allerdings, Sir. Es wird Sie nicht überraschen, Sir, wenn ich Ihnen mitteile, dass ich diesen Morgen Sie in der Angelegenheit eines Freundes, des Dr. Slammer, vom 97. besuche.« »Dr. Slammer«, sagte Herr Winkle. »Dr. Slammer. Er bat mich, Ihnen in seinem Namen zu sagen, dass Ihr Benehmen an dem gestrigen Abend von der Art war, wie kein Mann von Ehre es sich gefallen lassen kann, und«, fügte er bei, »wie kein Mann von Ehre es sich gegen einen anderen erlauben würde.« Herrn Winkles Erstaunen war zu gefühlt und zu augenfällig, um der Wahrnehmung von Herrn Slammers Freund zu entgehen. Der Letztere fuhr daher fort. Mein Freund, Dr. Slammer, ersuchte mich beizufügen, dass er fest überzeugt sei, Sie wären einen großen Teil des gestrigen Abends betrunken gewesen und wüssten daher vielleicht nichts mehr von dem Umfang der Beleidigung, die Sie sich zu Schulden kommen ließen. Er trug mir daher auf, Ihnen zu sagen, dass er, wenn Sie diesen Umstand als eine Entschuldigung Ihres Benehmens geltend machen wollten, sich mit einer schriftlichen Abbitte, wie ich sie Ihnen in die Feder diktiere, begnüge. »Eine schriftliche Abbitte?« wiederholte Herr Winkle mit dem nachdrücklichsten Tone des Staunens. »Sie kennen natürlich die andere Wahl, welche Ihnen übrig bleibt,« versetzte der Offizier ruhig. »Wurde Ihnen dieser Auftrag namentlich an mich übergeben?« fragte Herr Winkle, dem ob dem Gehörten der Verstand stille stand. »Ich war nicht anwesend,« entgegnete der Besuch, »und infolge Ihrer entschiedenen Weigerung, Dr. Slammer Ihre Karte zu geben, hat mich besagter Gentleman gebeten, mir über die Identität des Besitzers eines höchst ungewöhnlichen Rocks, eines blauen Fracks mit vergoldeten Knöpfen, auf denen sich ein Brustbild und die Buchstaben P.C. befinden, Gewissheit zu verschaffen. Herr Winkle wäre vor Entsetzen beinahe zur Erde gesunken, als er seine eigene Tracht so genau beschrieben hörte. Dr. Slammers Freund fuhr fort, »Der im Gasthause eben angestellten Nachfrage zufolge bin ich überzeugt, dass der Eigentümer des fraglichen Kleidungsstückes gestern Nachmittag mit drei Herren hier angekommen ist. Ich sandte sogleich zu dem Herrn, der mir als mutmaßliche Hauptperson dieser Gesellschaft beschrieben wurde, und dieser hat mich an Sie verwiesen.« Wenn es dem Hauptturm von Rochester Castle plötzlich eingefallen wäre, seinen festen Standpunkt zu verlassen und sich gerade dem Gasthofe gegenüber aufzupflanzen, so hätte Herrn Winkles Überraschung lange nicht die Höhe erreichen können, welche die gegenwärtige Anrede in ihm veranlasste. Sein erster Gedanke war, sein Frack möchte ihm gestohlen worden sein. »Nur einen Augenblick Verzug, wenn ich bitten darf«, sagte er. »Recht gerne«, versetzte der unwillkommene Besuch. Herr Winkle eilte hastig die Treppe hinauf und öffnete mit zitternden Händen seinen Reisesack. Aber das Kleidungsstück lag an seinem gewohnten Platze. Eine genauere Besichtigung zeigte jedoch deutliche Spuren, dass es in der letzten Nacht getragen worden war. »Es muss doch seine Richtigkeit haben«, sagte Herr Winkle, indem ihm der Frack aus den Händen glitt. »Ich habe nach dem Mittagessen zu viel Wein getrunken und entsinne mich noch halb und halb, dass ich nachher auf der Straße spazieren ging und eine Zigarre rauchte. Es ist schon so, ich war sehr betrunken, muss mich anders angekleidet und jemand beleidigt haben. Es ist wohl kein Zweifel, und meinem Rausche habe ich diese schrecklichen Folgen zu danken.« Herr Winkle lenkte nun wieder seine Schritte nach der Richtung des Gastzimmers mit dem düstern und schrecklichen Entschlusse, die Herausforderung des kampflustigen Dr. Slammer anzunehmen und das Schlimmste, was daraus folgen konnte, über sich ergehen zu lassen. Verschiedene Rücksichten drängten Herrn Winkle zu diesem verzweifelten Entschlusse, unter denen seine Reputation im Club nicht die geringste war. Er hatte bei Angelegenheiten offensiver, defensiver und inoffensiver Art, wenn sich's dabei um Kraft und Gewandtheit handelte, stets als hohe Autorität gegolten, und wenn er bei dem ersten Anlasse, wo es galt, einen ritterlichen Sinn zu zeigen, unter den Augen seines Meisters scheu zurückbebte, so war sein Ansehen für immer verloren. Außerdem erinnerte er sich, von in derartigen Dingen erfahrenen Leuten gehört zu haben, dass vermöge eines geheimen Einverständnisses unter den Sekundanten die Pistolen selten mit Kugeln geladen würden, und dann zog er auch noch weiter in Betracht, dass Herr Snodgrass, wenn er denselben zum Sekundanten würbe und ihm die Gefahr in recht glühenden Farben schilderte, vielleicht Herrn Pickwick in Kenntnis setzen würde, welcher dann ohne Zweifel keinen Augenblick versäumte, den Beistand der Lokalbehörden aufzubieten, um auf diesem Wege den Tod eines seiner Jünger zu verhindern. Unter solchen Gedanken kehrte er in das Gastzimmer zurück und gab daselbst seine Absicht kund, die Herausforderung des Doktors anzunehmen. »Wollen Sie mir einen Freund namhaft machen, mit dem ich Ort und Stunde der Zusammenkunft verabreden kann?« sagte der Offizier. »Ganz unnötig«, versetzte Herr Winkle. »Sie können beides mir namhaft machen. Für eine Begleitung werde ich sodann schon Sorge tragen.« »Was meinen Sie, diesen Abend um Sonnenuntergang?« fragte der Offizier in gleichgültigem Tone. »Sehr gut«, entgegnete Herr Winkle, meinte jedoch in seinem Innern, »sehr schlimm.« »Sie kennen das vor Pitt?« »Ja, ich habe es gestern gesehen. So nehmen Sie sich die Mühe, auf dem Felde, welches den Laufgraben begrenzt, sobald Sie die Stelle erreichen, wo das Bollwerk einen Winkel bildet, den Fußpfad linker Hand einzuschlagen und geradeaus zu gehen, bis Sie meiner ansichtig werden. Ich will Sie dann nach einem verborgenen Plätzchen führen, wo die Angelegenheit abgemacht werden kann, ohne dass wir eine Unterbrechung zu fürchten haben.« »Unterbrechung zu befürchten«, dachte Herr Winkle. »Weiter wäre nichts mehr zu verfügen, denke ich«, sagte der Offizier. »Ich wüsste gleichfalls nicht, was noch zu sagen wäre«, versetzte Herr Winkle. »Guten Morgen, guten Morgen.« Der Offizier pfiff eine lustige Arie und entfernte sich. Beim Frühstück herrschte eine ziemlich trübselige Stimmung. Herr Tubman war nach der ungewöhnten Nachtschwärmerei nicht in der Lage, aufstehen zu können. Herr Snodgrass schien an einer poetischen Geistesbedrückung zu laborieren, und selbst Herr Pickwick zeigte eine ungewöhnliche Vorliebe für Schweigen und für Sodawasser. Herr Winkle passte ängstlich auf eine günstige Gelegenheit, das, was sein Herz bedrückte, anzubringen. Diese blieb nicht lange aus. Herr Snodgrass machte den Vorschlag, das Schloss zu besuchen, und da Herr Winkle der einzige von der Gesellschaft war, der Lust zu einem Spaziergang bezeugte, so gingen sie miteinander. »Snodgrass«, sagte Herr Winkle, als sie die besuchteren Straßen hinter sich hatten, »mein lieber Snodgrass, kann ich mich auf Ihre Verschwiegenheit verlassen?« Als er so sprach, dachte er im Innersten seiner Seele, »ach, wäre es doch nicht der Fall.« »Sie können es«, versetzte Herr Snodgrass, »ich will es Ihnen bei allem.« »Nein, nein«, unterbrach ihn Winkle, erschreckt durch den Gedanken, »Herr Snodgrass könnte sich unwillkürlich durch einen Eid die Zunge binden. Schwören Sie nicht, es ist ganz und gar unnötig.« Herr Snodgrass ließ auf diese Aufforderung die Hand, welche er in poetischem Schwunge zu den Wolken erhoben hatte, wieder sinken und nahm die Haltung einer gespannten Aufmerksamkeit an. »Ich bedarf Ihres Beistands in einer Ehrensache, lieber Freund«, sagte Herr Winkle. »Den sollen Sie haben«, versetzte Herr Snodgrass die Hand seines Freundes drückend. »Mit einem Doktor, Dr. Slammer beim 97. Regiment«, sagte Herr Winkle, der die Sache so feierlich als möglich machen wollte. »Eine Ehrensache mit einem Offizier, dem ein anderer Offizier sekundiert. Heute Abend um Sonnenuntergang auf einem abgelegenen Felde in der Nähe des Forts Pitt.« »Ich werde Sie begleiten«, sagte Herr Snodgrass. Er war zwar erstaunt, aber keineswegs erschrocken. »Es ist außerordentlich, wie kaltblütig alle, die Beteiligten ausgenommen, eine solche Sache nehmen. Herr Winkle hatte dies außer Acht gelassen und die Gefühle seines Freundes nach den eigenen bemessen.« »Die Folgen können schrecklich sein«, sagte Herr Winkle. »Ich hoffe nicht«, versetzte Herr Snodgrass. »Der Doktor, glaube ich, ist ein sehr guter Schütze«, sagte Herr Winkle. »Das sind die meisten beim Militär«, bemerkte Herr Snodgrass ruhig, »aber Sie sind's auch, nicht wahr?« Herr Winkle bejahte dies, und da er seinen Gefährten nicht hinreichend bestürzt sah, so änderte er seinen Operationsplan. Snodgrass, sagte er mit vor Erregung bebender Stimme, wenn ich falle, so werden Sie in einem Paket, das ich in Ihre Hände zu geben gedenke, einen Brief finden an meinen Vater. Auch dieser Angriff schlug fehl. Herr Snodgrass war zwar gerührt, aber er übernahm die Besorgung des Schreibens so bereitwillig wie ein Briefträger. »Wenn ich falle«, fuhr Herr Winkle fort, »oder wenn der Doktor fällt, so werden wir, als bei der Sache beteiligt, vor Gericht gestellt. Soll ich meinen Freund der Gefahr der Deportation vielleicht gar seines Lebens aussetzen?« Herr Snodgrass kratzte zwar jetzt ein wenig im Kopfe, aber sein Heroismus war unüberwindlich. »In der Sache der Freundschaft«, rief er begeistert, »biete ich allen Gefahren Trotz.« Wie verwünschte Herr Winkle in seinem Innern die aufopfernde Freundschaft seines Gefährten, als sie einige Minuten schweigend nebeneinander gingen und jeder sich in seinen eigenen Betrachtungen vertiefte. Der Morgen entschwand und Herr Winkle geriet in Verzweiflung. »Snodgrass«, sagte er plötzlich haltmachend, »damit aber ja keine Störung dazwischen kommt, Sie dürfen durchaus nicht den Lokalbehörden eine Anzeige machen, keine Polizeibeamte aufrufen, um durch meine oder durch die Verhaftung des Dr. Slammer vom 97. Regiment einquartiert in der Chatham-Kaserne diesem Duelle vorzubeugen. Ich sage Ihnen, tun Sie es nicht.« Herr Snodgrass ergriff die Hand seines Freundes mit Wärme und versetzte mit Begeisterung, »Nein, um keine Welt!« Ein Schauder überlief Herrn Winkles Körper, als er die schreckliche Überzeugung gewann, dass er von der Furcht seines Freundes nichts zu hoffen habe und dass er bestimmt sei, das belebte Ziel einer Feuerwaffe zu werden. Nachdem die Lage der Dinge mit allen Umständen Herrn Snodgrass mitgeteilt worden war, verfügten sich die beiden Freunde nach einem Kaufladen, um sich mit Pistolen, Pulver, Blei und Zündhütchen vorzusehen, und kehrten sodann nach ihrem Gasthofe zurück. Herr Winkle, um über den bevorstehenden Strauß nachzudenken, und Herr Snodgrass, um die Waffen für den augenblicklichen Gebrauch in gehörigen Stand zu setzen. Es war ein trüber, unfreundlicher Abend, als sich beide für das unangenehme Geschäft auf den Weg machten. Herr Winkle hatte sich, um der Beobachtung zu entgehen, in einen ungeheuren Mantel gehüllt, und Herr Snodgrass trug unter dem seinigen die Werkzeuge der Zerstörung. »Haben Sie alles bei sich?« fragte Herr Winkle mit erstickter Stimme. »Alles«, versetzte Herr Snodgrass auch, »Munition, die Fülle, wenn die ersten Schüsse kein Resultat liefern sollten. Ich habe ein Viertelpfund Pulver in der Schachtel und zwei Zeitungen zu Pfropfen in der Tasche.« Anmerkung des Übersetzers: Zeitungen, die in England bekanntlich ungeheuer groß sind. Dies waren Freundschaftsproben, für die sich jeder ungemein verpflichtet fühlen musste. Wir vermuten daher, dass Herr Winkles Dankesgefühle zu übermächtig waren, um sich in Worten ausdrücken zu lassen, denn er sagte nichts, sondern ging freilich ziemlich langsam weiter. »Wir kommen ganz zur rechten Zeit«, sagte Herr Snodgrass, als sie über der Verzäunung des ersten Feldes wegkletterten. »Die Sonne ist eben im Untergehen begriffen.« Herr Winkle blickte auf den sich senkenden Feuerball und dachte mit Schmerz an die Möglichkeit seines eigenen Untergangs, der ihn in so kurzer Frist treffen konnte. »Dort ist der Offizier«, rief Herr Winkle, nachdem sie wieder einige Minuten gegangen waren. »Wo?« fragte Herr Snodgrass. »Dort. Der Herr in dem blauen Mantel.« Herr Snodgrass blickte in die Richtung, welche ihm der Finger seines Freundes anzeigte, und gewahrte eine in der beschriebenen Weise verhüllte Gestalt. Der Offizier gab durch ein Winken mit der Hand zu erkennen, dass er ihrer gleichfalls ansichtig geworden, und die Freunde folgten ihm in einiger Entfernung, während er auf den Ort des Rendezvous zuging. Der Himmel wurde in jedem Augenblick trüber und ein melancholischer Wind sauste über die einsamen Felder, ähnlich einem fernen Reisenden, der seinem Hunde pfeift. Das Düstere der Umgebung versetzte Herrn Winkle in eine noch schwermütigere Stimmung. Er fuhr zusammen, als er an dem Winkel des Laufgrabens vorbeikam. Der Graben sah aus wie ein kolossales Grab. Der Offizier beugte plötzlich von dem Fußpfade ab, klomm über ein Pfahlwerk, stieg über eine Hecke und gelangte auf ein abgeschlossenes Feld. Dort warteten zwei Herren, der eine ein kleiner, wohlbeleibter Mann mit schwarzem Haar, der andere eine stattliche Gestalt in einem militärischen Überrock, letzterer mit vollkommenem Gleichmut auf einem Feldstuhle sitzend. »Die Gegenpartie und ein Wundarzt, wie ich denke,« sagte Herr Snodgrass. »Nehmen Sie ein Tröpfchen Branntwein?« Herr Winkle ergriff die Feldflasche, welche ihm sein Freund hinreichte, und holte sich einen langen Schluck von der belebenden Flüssigkeit. »Mein Freund, Herr Snodgrass, Sir,« sagte Herr Winkle, als der Offizier herantrat. Dr. Slammers Freund verbeugte sich und brachte ein ähnliches Futteral, wie Herr Snodgrass eines bei sich führte, zum Vorschein. »Ich denke, wir haben uns nichts weiteres zu sagen,« begann er kaltblütig, als er den Waffenbehälter öffnete, da eine Abbitte entschieden abgelehnt wurde. »Nichts, Sir,« versetzte Herr Snodgrass, dem es jetzt bei der Sache etwas unwohl zu werden anfing. »Wollen Sie vortreten?« sagte der Offizier. »Oh ja,« entgegnete Herr Snodgrass. Die Mensur wurde bestimmt und die weiteren Einleitungen getroffen. »Sie werden diese besser als Ihre eigenen finden,« sagte der Sekundant der Gegenpartie, indem er seine Pistolen anbot. »Sie haben beim Laden zugesehen, oder haben Sie etwas gegen deren Benutzung einzuwenden?« »Nicht das Mindeste,« entgegnete Herr Snodgrass. Dieses Anerbieten wälzte ihm einen Stein vom Herzen, denn er hatte nur sehr unbestimmte und mangelhafte Begriffe vom Laden einer Pistole. »So können wir, denke ich, jetzt unsere Duellanten aufstellen,« bemerkte der Offizier mit einer Gleichgültigkeit, als wären die beiden Gegner Schachfiguren und die Sekundanten die Spieler. »Ich denke das auch,« erwiderte Herr Snodgrass, der, weil er nichts von der ganzen Sache verstand, zu jedem Vorschlage Ja gesagt haben würde. Der Offizier verfügte sich zu dem Dr. Slammer und Snodgrass trat an Herrn Winkles Seite. »Es ist alles im Reinen,« sprach er, indem er seinem Freunde die Pistole einhändigte. »Geben Sie mir Ihren Mantel.« »Sie haben doch das Paket zu Händen genommen, mein lieber Freund,« sagte der arme Winkle. »Alles in Richtigkeit,« versetzte Herr Snodgrass. »Zielen Sie ruhig und schießen Sie Ihren Feind in den Arm.« Herr Winkle dachte, dieser Rat wäre so ziemlich wie jener, den man gewöhnlich bei einem Gassengefecht den kleinsten Knaben zu geben pflegt, nämlich »Geh hin und prügle ihn tüchtig durch«, etwas, was sich recht gut hören lässt, wenn man nur wüsste, wie es anzugreifen wäre. Er legte jedoch schweigsam seinen Mantel ab, es brauchte eine geraume Weile, bis er damit zustande kam, und ergriff die Pistole. Die Sekundanten traten zurück, der Mann auf dem Feldstuhle tat ein Gleiches, und die Duellanten gingen aufeinander zu. Herr Winkle stand in dem Rufe einer außerordentlichen Humanität. Vermutlich war auch sein Wunsch, keinen Menschen absichtlich zu verletzen, die einzige Ursache, warum er, sobald er an der verhängnisvollen Stelle angelangt war, die Augen schloss und daher das außerordentliche und unerklärliche Benehmen des Dr. Slammer nicht gewahren konnte. Dieser Herr stutzte nämlich, sah seinen Gegner an, trat zurück, rieb sich die Augen, sah wieder hin und rief endlich, »Halt, halt!« »Was soll dies?« sagte Dr. Slammer, als die beiden Sekundanten herzutraten. »Das ist nicht der Mann!« »Nicht der Mann?« versetzte Dr. Slammers Freund. »Nicht der Mann?« sagte Herr Snodgrass. »Nicht der Mann?« rief der Gentleman mit dem Feldstuhle in der Hand. »Gewiss nicht«, entgegnete der kleine Doktor. »Dieser ist nicht die Person, die mich gestern Nacht beleidigte.« »Höchst sonderbar«, sagte der Gentleman mit dem Feldstuhle. »Es handelt sich indes jetzt darum, ob dieser Herr, da er auf dem Kampfplatz erschien, nicht formell als das Individuum beachtet werden muss, welches gestern Abend unseren Freund Dr. Slammer injurierte. Mag es nun dieselbe Person sein oder nicht?« Nachdem der Mann mit dem Feldstuhle diese Ansicht mit einer gar weisen und geheimnisvollen Miene abgegeben hatte, nahm er eine starke Prise Tabak und blickte wie ein Mann umher, der in einer solchen Angelegenheit als Autorität gilt. Herr Winkle hatte jetzt die Augen geöffnet und die Ohren dazu, als er seinen Gegner von Einstellung der Feindseligkeiten sprechen hörte. Er sah nun ein, dass, wie er später gleich im Anfang gewusst haben wollte, ohne Frage ein Missverständnis stattfinden musste und dass er sein Ansehen ungemein steigern könnte, wenn er den wahren Grund seines Erscheinens auf dem Kampfplatze verschwieg. Er trat daher kühn vorwärts und sprach: »Nein, ich bin's nicht, ich weiß es.« »Dann ist es eine Verhöhnung des Dr. Slammer«, sagte der Mann mit dem Feldstuhl, »Grund genug, in der Sache fortzufahren.« »Bitte beruhigen Sie sich, Payne«, entgegnete ihm der Sekundant des Doktors. »Warum haben Sie mir dies nicht heute Morgen mitgeteilt, Sir?« »Ja, ja, warum, warum?« fügte der Mann mit dem Feldstuhle unwillig bei. »Ich bitte, lassen Sie mich machen, Payne«, sagte der Offizier. »Muss ich meine Frage wiederholen, Sir?« »Weil Sie, Sir«, entgegnete Herr Winkle, der inzwischen Zeit gehabt hatte, über eine passende Antwort nachzudenken, »weil Sie, Sir, eine betrunkene und alles anstandsbare Person als den Träger eines Rockes bezeichneten, den ich nicht allein zu tragen, sondern sogar erfunden zu haben, die Ehre habe, der angenommenen Uniform des Pickwick Clubs in London, Sir. Ich fühle mich verpflichtet, die Ehre dieser Uniform zu verfechten, und aus keinem anderen Grunde, Sir, habe ich diese Ausforderung ohne weitere Nachfrage angenommen.« »Mein lieber Herr«, sagte der gutmütige kleine Doktor, der mit ausgestreckter Hand herantrat, »ich ehre Ihren ritterlichen Mut. Erlauben Sie mir, Sir, Ihnen zu sagen, dass ich Ihr Benehmen höchlich bewundere und dass es mir außerordentlich leid tut, Sie für nichts und wieder nichts hierher bemüht zu haben.« »Ich bitte, sprechen Sie nicht davon«, versetzte Herr Winkle. »Ich werde stolz darauf sein, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben, Sir«, sagte der kleine Doktor. »Auch mir gewährt es das größte Vergnügen, Sie kennengelernt zu haben«, entgegnete Herr Winkle. Und nun drückten sich der Doktor und Herr Winkle die Hände, ein gleiches taten dann Herr Winkle und Lieutenant Templeton, der Sekundant des Doktors, dann Herr Winkle und der Mann mit dem Feldstuhl und endlich Herr Winkle und Herr Snodgrass, der Letztgenannte in einem Übermaße von Bewunderung über das noble Benehmen seines heldenmütigen Freundes. »Ich denke, wir können jetzt wieder nach Hause«, sagte Lieutenant Templeton. »Gewiss«, erklärte der Doktor. »Wenn nicht etwa«, fügte der Mann mit dem Feldstuhle bei, »wenn nicht etwa Herr Winkle sich durch die Ausforderung beleidigt fühlt, in welchem Falle er natürlich das Recht hat, Satisfaktion zu verlangen.« Herr Winkle erklärte mit großer Selbstverleugnung, dass er bereits hinreichende Genugtuung habe. »Vielleicht fühlt sich aber der Sekundant des Gentlemans durch einige Bemerkungen, die ich fallen ließ, verletzt«, fuhr der Mann mit dem Feldstuhl fort. »Wäre dies, so würde ich mich glücklich schätzen, ihm auf der Stelle Satisfaktion zu geben.« Herr Snodgrass äußerte sogleich, er wäre dem Gentleman für sein schönes Anerbieten sehr verbunden, sehe sich übrigens veranlasst, es abzulehnen, weil er durch den ganzen Verlauf der Sache sehr befriedigt worden. Die beiden Sekundanten schlossen ihre Waffenfutterale und alle verließen den Kampfplatz mit mehr Heiterkeit, als sie sich demselben genähert hatten. »Bleiben Sie lange hier?« fragte Dr. Slammer den Herrn Winkle, als sie ganz freundschaftlich nebeneinander hergingen. »Ich denke, wir werden übermorgen Rochester verlassen«, lautete die Antwort. So hoffe ich, das Vergnügen zu haben, Sie und Ihren Freund auf meinem Zimmer zu sehen, damit wir nach diesem widerwärtigen Missverständnis noch einen heitern Abend miteinander zubringen, sagte der kleine Doktor. Sie sind doch nicht für heute versagt? Und wir haben noch einige Freunde hier, versetzte Herr Winkle, von denen wir uns ungern trennen möchten. Vielleicht besuchen Sie und Ihre Freunde uns im Ochsen. Mit allem Vergnügen, entgegnete der kleine Doktor, wird 10 Uhr zu spät sein, um noch ein halbes Stündchen bei Ihnen anzusprechen? Oh, nicht doch, erwiderte Herr Winkle. Ich würde mich glücklich schätzen, Sie meinen Freunden, Herrn Pickwick und Herrn Tubman, vorzustellen. Wird mir eine große Ehre sein, meinte Dr. Slammer, der sich nicht träumen ließ, wer wohl Herr Tubman wäre. Wir dürfen also auf Sie zählen, sagte Herr Snodgrass. Gewiss. Inzwischen hatten Sie die Landstraße wieder erreicht. Sie nahmen herzlich Abschied voneinander und trennten sich. Dr. Slammer begab sich mit seinen Freunden nach der Kaserne und Herr Winkle kehrte von Herrn Snodgrass begleitet nach dem Gasthofe zurück. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 23. Februar 2025.